Abschnitt 9 aus Oliver Twist, Band 3, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 48. Kapitel. Enthüllung mehr als eines Geheimnisses und ein Heiratsantrag ohne Erwähnung eines Leibgedings oder Nadelgeldes. 2 Tage nach den im vorigen Kapitel erzählten Ereignissen befanden sich Mrs. Maylie und Rosa, Oliver und der gute Dr. Mr. Brownlow und Mrs. Bedwin und noch jemand auf der Reise nach Olivers Geburtsstadt. Oliver vermochte nur schwer, seine Gedanken zu sammeln, und den übrigen ging es keineswegs besser. Brownlow hatte ihn und die beiden Damen mit den Monks abgepressten Aussagen genau bekannt gemacht, und obwohl sie wussten, dass der Zweck ihrer Reise in der Vollendung des so glücklich angefangenen Werks bestand, so war doch die ganze Sache noch in ein so beträchtliches Dunkel gehüllt, dass die größte Spannung sie folterte, ob auch Brownlow und Losburn die Schreckensauftritte der letzten Tage für jetzt noch verborgen vor ihnen gehalten, und so reisten sie denn schweigend miteinander weiter. Sie gelangten indes auf die Straße, auf welcher Oliver einst entflohen war, und mit Lebhaftigkeit erneuerte sich ihm die Erinnerung an jene Leidenszeit. »Sehen Sie, da«, rief er in der höchsten Erregtheit, Rosas Hand ergreifend und aus dem Wagenfenster hinauszeigend. »Das ist die Steige, über welche ich hinübersprang, und das ist die Hecke, hinter welcher ich fortschlich, und das ist der Fußpfad, der nach dem Hause führt, wo ich als kleines Kind war. O Dick, mein lieber Dick, wenn ich dich doch jetzt sehen könnte!« »Du wirst ihn bald sehen«, sagte Rosa, »sollst ihm sagen, wie glücklich du geworden bist und wie dich nichts so sehr freute, als dass du gekommen wärst, um ihn an deinem Glücke teilnehmen zu lassen.« »Ja, ja, und wir wollen ihn mit uns fortnehmen, ihn kleiden, und er muss an einen guten Ort, wo er stark und gesund werden kann. Soll er?« Rosa nickte bejahend, denn der Knabe lächelte durch so selige Tränen, dass sie nicht zu reden vermochte. »Sie werden freundlich und liebevoll gegen ihn sein«, fuhr Oliver fort, »denn sie sind es gegen jedermann. Ich weiß es, sie werden weinen müssen, wenn sie hören, was er ihnen wird erzählen können, aber auch wieder lächeln, wie sie es bei mir taten, als ich so ganz anders geworden war. Er sagte, als ich fortlief, »Geh mit Gott, Gottes Segen begleite dich. Oh, und ich will nun sagen, Gottes Segen sei mit dir und ihm zeigen, wie lieb ich ihn dafür habe.« Als sie endlich durch die engen Straßen der Stadt fuhren, war Oliver wie außer sich. Da war des Leichenbesorgers Haus nur weit kleiner und lange nicht so stattlich, als es ihm vormals erschienen war, und alle wohlbekannten Gebäude und Läden und Gamfields Karren wie sonst vor dem Gasthause und das Werkhaus, das traurige Gefängnis seiner Kinderzeit mit den düstern Fenstern, und am Tore stand derselbe hagere Pförtner. Oliver schreckte unwillkürlich zurück, lachte über sich selbst, so töricht zu sein, und weinte und lachte aber und abermals. So viele Gesichter an den Türen und Fenstern erkannte er wieder. Es war ihm, als wenn er die Stadt erst gestern verlassen hätte und als wenn seine letzte Zeit nur ein glücklicher Traum gewesen wäre. Allein sie und die Gegenwart waren Wirklichkeit. Die Reisenden fuhren vor dem ersten Gasthause vor, das Oliver einst wie einen Palast angestaunt hatte, und Mr. Grimwig empfing sie beflissen, küsste die alte und junge Dame und war lauter Lächeln und Freundlichkeit, als wenn er aller Großvater wäre und nicht von fern daran dachte, seinen Kopf aufzuessen, nicht einmal als er einem sehr alten Postillon widersprach und es besser zu wissen behauptete, welcher Weg der nächste nach London wäre, obwohl er denselben nur ein einziges Mal gekommen und obendrein im Schlafe. Die Zimmer und das Mittagessen standen bereit und alles war wie durch Zauber geordnet. Man kleidete sich um, kam wieder zusammen und dieselbe Stille und Zurückhaltung begannen wieder zu herrschen. Brownlow erschien nicht beim Mittagessen, die beiden anderen Herren liefen mit wichtigen Mienen aus und ein und flüsterten miteinander, wenn sie im Zimmer waren. Endlich wurde auch Mrs. Maylie hinausgerufen und kehrte erst nach einer Stunde mit rot geweinten Augen zurück. Dies alles versetzte Rosa und Oliver, die in die neuesten Geheimnisse nicht eingeweiht waren, in große Unbehaglichkeit und Unruhe. Sie saßen stumm da und wenn sie bisweilen ein paar Worte sprachen, so geschah es flüsternd, als ob sie den Laut ihrer eigenen Stimmen fürchteten. Es war 9 Uhr geworden und sie fingen an zu glauben, dass sie vor morgen nichts mehr hören würden, als die Herren Losburn, Grimwick und Brownlow mit einem Manne hereintraten, bei dessen Erblicken Oliver im Begriff war, laut aufzuschreien. Sie sagten ihm, es wäre sein Bruder und es war derselbe, den er in dem Städtchen und mit Fagin am Fenster seines kleinen Zimmers gesehen hatte. Monks oder Edward Leaford setzte sich unweit der Tür und konnte sich auch jetzt nicht enthalten, dem erstaunten Knaben einen Blick giftigen Grolls zuzuwerfen. Brownlow trat mit Papieren in der Hand an den Tisch, in dessen Nähe Rosa und Oliver saßen. Diese in London von mehreren Herren unterzeichneten Erklärungen, hub er an, müssen im Wesentlichen hier wiederholt werden, so peinlich es sein mag. Ich hätte Ihnen die Demütigung gern erspart, allein es ist notwendig, dass wir Ihre Aussage aus Ihrem eigenen Munde hören und Sie wissen warum. »Fahren Sie fort«, sagte Monks sich abwendend. »Rasch, ich habe genug getan, halten Sie mich nicht auf.« »Dieser Knabe«, sprach Brownlow weiter, die Hand auf Olivers Kopf legend, »ist Ihr Halbbruder, der Sohn Ihres Vaters, meines teuren Freundes Edwin Leaford, von der jungen Agnes Fleming, der die Geburt des Kindes das Leben kostete.« »Ja«, sagte Monks dem zitternden Knaben, dessen Herzschläge er fast hätte hören mögen, fortwährend finster grollende Blicke zuwerfend. »Er ist der Bastard!« »Der Ausdruck, dessen Sie sich bedienen«, entgegnete Brownlow im Tone strengen Tadels, »enthält einen Vorwurf gegen Verstorbene, die den kurzsichtigen Richtersprüchen dieser Welt längst entrückt sind und beschimpft keinen Lebenden, sie selbst ausgenommen. Doch genug davon, der Knabe ist in dieser Stadt geboren?« »Im Armenhause dieser Stadt, Sie haben es da aufgezeichnet.« »Die hier Anwesenden müssen es auch hören.« »So hören Sie. Als sein Vater in Rom erkrankt war, begab sich seine Frau, meine Mutter, zu ihm, soviel ich weiß, um sein Vermögen zu sich zu nehmen, denn sie hatte keine Zuneigung zu ihm, wie er nicht zu ihr. Sie nahm mich mit, er kannte uns nicht, denn er lag schon ohne Bewusstsein und schlummerte bis zum folgenden Tage fort, wo er starb. In seinem Schreibtische fand sich ein Päckchen Papiere, datiert vom ersten Tage seiner Krankheit und adressiert an Sie, Mr. Brownlow, mit der Bemerkung, dass es erst nach seinem Tode zu befördern sei. Das Päckchen enthielt ein Schreiben an die Agnes Fleming und ein Testament. Das Schreiben war voll von reuigen Bekenntnissen seiner gegen sie angewendeten Verführungskünste und Bitten zu Gott um Beistand für sie. Es fehlten zu der Zeit nur noch ein paar Monate bis zu ihrer Entbindung. Er sagte ihr, was er zu tun beabsichtigte, ihre Unehre zu verbergen, wenn er am Leben bliebe, und flehte sie an, falls er stürbe, seinem Andenken nicht zu fluchen oder zu glauben, dass sein und ihr Vergehen an ihr und ihrem Kinde heimgesucht werden würde, denn die ganze Schuld wäre sein. Er erinnerte sie an den Tag, an welchem er ihr das kleine Schloss geschenkt und den Ring mit ihrem Taufnamen und einem offenen Raume für den Namen, den er gehofft, auf sie übertragen zu können, bat sie, das Geschmeide wie sonst auf ihrem Herzen zu bewahren und wiederholte dann das alles aber und abermals, als wenn er von Sinnen gewesen wäre, was, wie ich glaube, auch wirklich der Fall gewesen ist. Aber das Testament fiel Brownlow ein, da Oliver schmerzliche Zähren über die Wangen hinabliefen. Es war in demselben Sinne und Geiste abgefasst. Er sprach darin von dem Elende, das ihm seine Frau bereitet, von ihrer frühen Bosheit und Ruchlosigkeit, seines einzigen in Hass gegen ihn erzogenen Sohns, und vermachte ihnen und ihrer Mutter Jahrgelder von je 800 Pfund. Die Masse seines Vermögens teilte er in zwei gleiche Teile und bestimmte den einen für Agnes Fleming und den anderen für sein und ihr Kind, wenn es lebendig geboren würde und die Jahre der Mündigkeit erreichte. Wenn es ein Mädchen wäre, so sollte ihm die Erbschaft Sonderbedingungen zufallen. Wäre es aber ein Knabe, so sollte sie an die Bedingungen geknüpft sein, dass der Erbe bis zu den Jahren der Mündigkeit seinen Namen durch keinerlei öffentliches Vergehen befleckte. Ihr Vater traf diese Bestimmung, wie er sagte, um dadurch sein Vertrauen zu der Mutter und seine durch den herannahenden Tod nur verstärkte Überzeugung darzulegen, dass ihr Kind ihre Tugenden, ihre edlen Gesinnungen erben würde. Wenn seine Voraussetzung nicht einträfe, sollte das Geld ihnen zufallen, denn nur wenn beide Kinder einander gleich wären, sollte ihr früherer Anspruch auf sein Vermögen anerkannt sein, der sie keine Ansprüche auf sein Herz und ihm von der frühesten Kindheit an Kälte und Abneigung bewiesen hätten. »Meine Mutter«, nahm Monks und zwar mit lauterer Stimme wieder das Wort, »tat, was einer Mutter zukam. Sie verbrannte dieses Testament. Das Schreiben gelangte nie an seine Bestimmung. Sie bewahrte es aber nebst anderen Dokumenten auf, falls die Flemings den Versuch machen sollten, den Makel abzuleugnen. Der Agnes Vater vernahm die Wahrheit von ihr mit jeder erschwerenden Vergrößerung, die ihr bitterer Hass, wofür ich sie jetzt liebe, hinzuzufügen vermochte. Sein verletztes Ehrgefühl bewog ihn, sich mit seinen Kindern nach einem entlegenen Orte in Wales zu begeben und, um desto gewisser seinen Freunden verboten zu bleiben, sogar seinen Namen zu verändern. Er wurde nicht lange darauf tot in seinem Bette gefunden. Die Tochter war einige Wochen zuvor heimlich entwichen. Er hatte selbst die Umgegend nach ihr durchstreift, war aber mit der Überzeugung zurückgekehrt, dass sie sich den Tod gegeben und überlebte seinen Kummer nur wenige Stunden. Es trat ein kurzes Stillschweigen ein, bis Brownlow den Faden der Erzählung wieder aufnahm. Nach Jahren, sagte er, erschien dieses jungen Mannes, Edward Lefords Mutter, bei mir. Er hatte sie in seinem 18. Jahre verlassen, sie ihrer Juwelen und ihres Geldes beraubt, hatte gespielt, vergeudet, gefälscht und war nach London gegangen, wo er sich dem schlechtesten Gesindel zugesellte. Sie litt an einer schmerzhaften und unheilbaren Krankheit und wünschte ihn vor ihrem Tode noch wiederzusehen. Es wurden die genauesten Nachforschungen angestellt, welche endlich Erfolg hatten. Er ging mit ihr nach Frankreich zurück. »Und sie starb dort«, fiel Monks ein, »nachdem sie lange auf dem Siechbette gelegen und kurz vor ihrem Tode vermachte sie mir diese Geheimnisse«, samt ihrem unauslöschlichen und tödlichen Hasse aller darin Verwickelten, was jedoch unnötig war, denn er lebte schon seit langer Zeit in mir. Sie wollte nicht glauben, dass das Mädchen sich und dem Kinde den Tod gegeben, sondern hielt sich überzeugt, dass ein Knabe geboren und am Leben wäre. Ich schwur ihr, wenn je das Dasein eines solchen zu meiner Kunde gelangte, ihm nachzuspüren, ihm nimmer Ruhe zu lassen, ihn mit der bittersten, unversöhnlichsten Feindschaft zu verfolgen, allen Hass an ihm auszulassen, den mein Innerstes hegte, ihn den hochtrabenden Worten des beleidigenden Testaments zum Hohne an den Galgen zu bringen. Sie hatte recht gehabt. Er kam mir endlich in den Weg. Ich machte einen guten Anfang und würde, ja, würde geendet haben wie begonnen, wenn nicht eine schwatzmäulige Trolle meine Anschläge vereitelt hätte. Der Schändliche schlug sich mit der Hand vor die Stirn, murmelte in der Wut ohnmächtiger Bosheit Verwünschungen über sich selbst, und Brownlow wendete sich unterdessen zu seinen entsetzten Freunden und sagte ihnen, dass der Jude, der Lee Fords alter Vertrauter und Helfershelfer gewesen wäre, eine große Belohnung von ihm für Olivers Umstreckung erhalten. Es sei bedungen gewesen, dass er einen Teil der gezahlten Summe zurückerstatten sollte, falls Oliver wieder frei würde und ein Streit über diesen Punkt habe beide auf das Land geführt, welche Reise den Zweck gehabt zu erkunden, ob der von Mrs. Maylie aufgenommene Knabe wirklich Oliver sei. »Was haben Sie von dem Schlosse und Ringe zu sagen?« fragte Brownlow Monks wieder anredend. »Ich kaufte sie den Leuten ab, von welchen ich ihnen gesagt habe. Sie hatten sie der Wärterin entwendet, wie sie der Leiche abgenommen,« erwiderte Monks, ohne die Augen aufzuschlagen. »Sie wissen, was daraus geworden ist.« Brownlow gab Grimwick einen Wink. Grimwick eilte mit Beeiferung hinaus und kehrte nach wenigen Augenblicken mit dem widerstrebenden Werkhausehepaare zurück. »Trügen mich meine Augen, oder sehe ich den kleinen Oliver wirklich vor mir?« rief Mr. Bumble mit schlecht erkünsteltem Entzücken. »Ach, Oliver, wenn du wüsstest, wie bekümmert ich um dich gewesen bin!« »Schweig, Dummkopf«, murmelte seine Ehehälfte. »Frau, kann ich meinen Gefühlen wehren«, entgegnete er, »wenn ich, der ich ihn kirchspielmäßig erzogen habe, ihn sitzen sehe zwischen den allerangenehmsten Damen und Herren? Ich hatte den Knaben immer so lieb, als wenn er mein eigener Großvater gewesen wäre«, sprudelte Mr. Bumble heraus, nachdem er mühsam dem passendsten Vergleiche nachgesonnen hatte. »Master Oliver, mein guter Oliver, erinnerst du dich noch des lieben, braven Herrn mit der weißen Weste? Ach, er schied vorige Woche von der Erde in den Himmel. In einem eichenen Sarge mit plattierten Griffen, Oliver.« »Seien Sie so gut, Ihre Gefühle für sich zu behalten, Sir«, fiel Grimwick bissig ein. »Ich will mein Möglichstes tun, Sir«, erwiderte Bumble und wendete sich zu Brownlow. »Wie befinden Sie sich, Sir? Hoffentlich sehr wohl.« Brownlow beachtete seine Frage nicht, trat dicht vor das würdige Ehepaar, wies nach Monks und fragte seinerseits: »Kennen Sie den Mann?« »Nein«, antwortete Frau Bumble kecklich. »Kennen Sie ihn, Mr. Bumble?« »Ich habe ihn nie in meinem Leben gesehen.« »Ihm auch nichts verkauft?« »Nein«, sagte Frau Bumble. »Hatten Sie nicht einmal ein goldenes Schloss und einen Ring?« »Hüte, sind wir denn bloß hier, um so läppische Fragen zu beantworten?« Brownlow gab Grimwick abermals einen Wink, und abermals enteilte Grimwick mit ausnehmender Beeiferung und kehrte mit zwei alten, wankenden, gichtischen Frauen zurück. »Sie verschlossen die Tür an dem Abend, Da die alte Sally starb, konnten aber die Ritzen nicht verstopfen, sagte die eine ihre welke Hand emporhebend, und die andere stimmte bei. »Wir hörten«, fuhr die erste fort, »dass sie ihnen sagen wollte, was sie getan hatte, und sahen, dass sie ihr etwas in Papier aus der Hand nahmen und am andern Tage, dass sie zum Pfandleiher gingen.« »Ja«, fügte die zweite hinzu, »und wir spürten auch aus, dass in dem Papier ein goldenes Schloss und ein Ring gewesen war.« »Und wissen noch mehr«, sprach die erste weiter, »die alte Sally hat uns oft erzählt, die junge Frauensperson hätte ihr gesagt, dass sie gefühlt hätte, sie würde es nicht überleben und wäre zur Zeit, da sie den Knaben geboren, auf dem Wege gewesen, in der Nähe beim Grabe des Vaters ihres Kindes zu sterben. Wollen Sie den Pfandleiher sehen?« fragte Grimwick mit der Hand auf dem Türgriffe. »Nein«, antwortete Frau Bumble, »da er«, sie wies nach Monks, »so memmenhaft gewesen ist zu bekennen, wie ich sehe, dass er es gewesen, und da sie aus all den Hexen die Rechten herausgespürt, so habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, ich verkaufte die alten Scharteken, sie liegen, wo sie sie nimmer wiederfinden werden, und was nun mehr?« »Oh, nichts weiter«, sagte Brownlow, »als dass es jetzt unsere Sache ist, Sorge zu tragen, dass man Ihnen und Ihrem Manne kein Vertrauen als Beamteten mehr schenkt. Sie können gehen.« »Ich will doch hoffen«, nahm Bumble bestürzt das Wort, als Grimwick die beiden alten Frauen hinausführte, »dass mich dieser unglückliche kleine Umstand meines Kirchspieldiensts nicht berauben wird.« »Das wird er allerdings«, erwiderte Brownlow, »und Sie können sehr froh sein, wenn Sie noch so davonkommen.« Frau Bumble entfernte sich, und sobald sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, erklärte ihr Eheherr, dass sie alles getan und sich davon nicht hätte zurückhalten lassen wollen. »Das ist keine Entschuldigung«, sagte Brownlow. »Sie waren gegenwärtig bei dem Verkaufe und sind vor dem Gesetze der noch schuldigere Teil, da Ihre Frau gemäß demselben unter Ihrer Leitung handelt.« »Wenn das Gesetz so lautet«, sagte Bumble, seinen Hut pathetisch zusammendrückend, »so ist es ein Esel.« »Ein Einfallspinsel. Wenn es so kurzsichtig ist, so ist's ein bloßer Junggesell, und ich wünsche ihm das Allerärgste, nämlich, dass ihm die Augen durch Erfahrung geöffnet werden mögen. Ja, durch Erfahrung.« Er folgte nach diesen Worten seiner Ehehälfte mit verzweifelter Resignation, und Brownlow wendete sich zu Rosa. »Junge Dame, reichen Sie mir Ihre Hand. Zittern Sie nicht, Sie können die wenigen Worte, welche wir noch zu sagen haben, ohne Furcht hören.« »Ich weiß nicht, ob Sie Bezug auf mich haben können«, sagte Rosa, »aber wenn es der Fall ist, so lassen Sie sie mich ein anderes Mal hören. Ich habe jetzt nicht die Kraft dazu.« »Sie sind stärker, als Sie glauben«, wendete Brownlow ein. »Ich weiß es. Kennen Sie diese junge Dame, Sir?« Monks bejahte. »Ich sah sie nie«, sagte Rosa mit bebender Stimme. »Ich habe sie oft gesehen«, versetzte Monks. Der unglücklichen Agnes Vater hatte zwei Töchter, fiel Brownlow ein. »Was war das Schicksal der anderen, der Jüngsten?« »Als ihr Vater starb«, antwortete Monks, »an einem fremden Orte unter angenommenem Namen, ohne das Mindeste zu hinterlassen, was zur Auffindung ihrer Anverwandten hätte führen können, nahmen arme Landleute sie zu sich und erzogen sie. Der Hass spürt nicht selten auf, was der Liebe verborgen bleibt. Meine Mutter fand das Kind nach Jahresfrist. Die Leute waren arm und fingen an, ihrer mühseligen Großmut müde zu werden. Zum wenigsten war es bei dem Manne der Fall. Meine Mutter ließ ihnen das Mädchen daher, gab ihnen ein unbedeutendes Geschenk an Gelde und versprach mehr, was sie nie zu schicken gedachte. Die Armut und Unzufriedenheit der Leute verhießen, dass das Kind unglücklich genug werden würde, schienen meiner Mutter indes noch nicht ganz zu genügen. Sie erzählte ihnen daher die Geschicke der Schwester mit angemessenen Veränderungen und sagte ihnen, sie möchten auf das Kind sorgfältig achten, denn es stammte von bösem Blute her, wäre unehelich geboren und würde früher oder später auf üble Wege geraten. Die Umstände schienen das alles zu bestätigen. Die Leute glaubten es und behandelten das Kind so hart, als wir es nur wünschen konnten, bis der Zufall wollte, dass einer damals in Chester wohnenden verwitweten Dame sein jammerte. Sie nahm es mit sich fort, es war, als wenn ein Höllenspuk wieder uns gewesen wäre, denn trotz all unserer Anstrengungen blieb des alten Fleming Tochter bei der Dame und war glücklich. Ich verlor sie vor ein paar Jahren aus den Augen und sah sie erst vor einigen Monaten wieder. Sehen Sie die junge Dame jetzt? Ja, sie lehnt auf ihrem Arm. Rosa war einer Ohnmacht nahe. Mrs. Maley schloss sie in die Arme und rief aus, »Du bist und bleibst meine liebe Nichte, mein über alles teures Kind. Ich möchte dich um alle Schätze der Welt nicht verlieren. Sie sind die einzige Freundin, die ich jemals hatte,« schluchzte Rosa, »sind mir stets die liebreichste, beste Mutter gewesen. Oh, wie soll ich dieses alles ertragen? Du hast mehr erduldet und hast dich unter jeglichem Leid als das beste, herrlichste Mädchen gezeigt und von jeher alle froh und glücklich gemacht, die dich kannten. Aber schau hier, wer es ist, der sich sehnt, dich in die Arme zu drücken.« »Oh, ich werde sie niemals Tante nennen«, rief Oliver, »meine Schwester, meine liebe Schwester. Es war etwas in meinem Herzen, das mich von Anfang trieb, sie so innig zu lieben. Oh, Rosa, meine beste Rosa!« Mögen die Tränen, welche geweint, die abgebrochenen Worte, die in der Umarmung der beiden Waisen gewechselt wurden, geheiligt sein. Ein Vater, eine Schwester und Mutter waren in demselben Augenblicke gewonnen und verloren. Freude und Schmerz gemischt in der Schale, doch war keine Zähre eine bittere, denn auch der Schmerz war so gemildert und so süße, wonnige Gedanken gesellten sich ihm, dass er in eine hehre Freude verwandelt wurde und ganz seinen Stachel verlor. Sie waren eine lange, lange Zeit allein. Endlich wurde leise geklopft. Oliver öffnete die Tür, schlich hinaus und Harry Maley stand im Zimmer. »Ich weiß alles«, sagte er neben der lieblichen Jungfrau Platz nehmend. »Teure Rosa, ich weiß alles, wusste es gestern schon und komme dich an ein Versprechen zu erinnern. Du gabst mir die Erlaubnis, jederzeit innerhalb eines Jahres auf den Gegenstand unserer letzten Unterredung zurückzukommen, nicht in dich zu dringen, deinen Entschluss zu ändern, dich ihn wiederholen zu hören, wenn du wolltest.« »Ich sollte dir zu Füßen legen dürfen, was ich besäße, nur ohne den Versuch zu machen, wenn du bei deinem Schlusse beharrtest, ihm untreu zu werden. Dieselben Gründe, welche mich damals bestimmten, bestimmen mich noch jetzt«, erwiderte Rosa mit Festigkeit. »In welchem Augenblicke könnte ich lebhafter empfinden, was ich der edlen Frau schuldig bin, die mich von einem Leiden und vielleicht schmachvollen Leben errettet hat? Ich habe einen Kampf zu kämpfen, bin aber stolz darauf, ihn zu bestehen. Er ist ein schmerzlicher, aber mein Herz wird nicht erliegen unter ihm.« »Die Enthüllungen dieses Abends lassen mich in Beziehung auf dich in derselben Lage. Du verhärtest dein Herz gegen mich, Rosa?« »Oh, Harry, Harry«, sagte Rosa in Tränen ausbrechend, »ich wollte, dass ich es könnte, um mir diese Pein zu ersparen.« »Warum aber fügst du selbst sie dir zu?« entgegnete Harry ihre Hand ergreifend. »Denk doch an das, was du heute Abend vernommen, Rosa.« »Ach, was habe ich vernommen?« »Dass mein Vater den ihm zugefügten Schimpf tief genug empfand, um sich in gänzliche Verborgenheit zurückzuziehen. Oh, Harry, wir haben genug gesagt.« noch nicht«, rief er, die Aufstehende zurückhaltend. »Meine Hoffnungen, Wünsche, Entwürfe, Gefühle, alles in mir ist anders geworden, nur meine Liebe nicht. Ich biete dir jetzt keine Auszeichnung, keine glänzende Stellung mehr in einer verkehrten, trugvollen Welt, in welcher alles beschimpft, nur das wahrhaft Schandbare nicht. Nein, nur einen stillen, bescheidenen, häuslichen Herd, liebste Rosa, und habe nicht mehr zu bieten.« »Was willst du damit sagen?« stammelte die junge Dame. »Als ich das letzte Mal von dir schied, verließ ich dich mit dem festen Entschlusse, alle eingebildeten Schranken zwischen dir und mir niederzureißen, deine Welt zur meinigen zu machen, wenn die meinige nicht die deine sein könnte, und dem Geburtsstolze den Rücken zu wenden, damit er nicht hochmütig auf dich herabzuschauen vermöchte. Ich habe es getan. Die mich an sich zogen, entfernten sich von mir, die mich anlächelten, zeigten mir frostige Mienen. Wohl, es gibt lachende Gefilde und schattige Bäume in Englands schönster Grafschaft und neben einer Dorfkirche, der meinigen, Rosa, steht ein ländliches Haus, auf das du mich stolzer machen kannst, als es all die Hoffnungen und Aussichten vermögen, denen ich entsagt haben würde, und wenn sie noch tausendmal lockender gewesen wären. Das ist jetzt mein Besitztum und Stand, meine Stellung in der Welt, und ich lege alles vor dir nieder.« »Es ist eine Geduldprobe, mit dem Abendessen auf Verliebte zu warten«, sagte Grimwick aus einem Schläfchen erwachend. »Die Wahrheit zu sagen, das Abendessen ließ ungebührlich lange auf sich warten, und weder Mrs. Maylie noch Harry oder Rosa, die zugleich erschienen, wussten auch nur ein Wort zur Entschuldigung zu sagen.« »Ich dachte ernstlich daran, heute Abend meinen Kopf aufzuessen«, sagte Grimwick, »denn ich fing an zu glauben, dass ich weiter nichts bekommen würde. Wenn Sie erlauben, so nehme ich mir die Freiheit, die angehende Braut zu küssen.« Er verlor keine Zeit, seine Ankündigung bei dem errötenden Mädchen in Ausführung zu bringen, und sein Beispiel ermunterte den Doktor und Brownlow zur Nachfolge. Einige wollen wissen, Harry Maylie hätte es selbst in einem anstoßenden dunklen Zimmer gegeben, was jedoch von den besten Autoritäten für arge Verleumdung erklärt wird, da er jung und ein Geistlicher gewesen wäre. »Mein lieber Oliver, wo bist du gewesen und warum siehst du so traurig aus?« fragte Mrs. Maylie. »Wie, Tränen in diesem Augenblicke?« »Wir leben in einer Welt der Täuschungen. Wie oft sehen wir unsere Liebsten, die am meisten und ehrenden Hoffnungen, vereitelt.« Der arme kleine Dick war tot. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 28. August 2024.